Thomas von Kempen. Drittes Buch. Kampf und Trost. Kapitel 1. Christus spricht im Innern zur gläubigen Seele. Erstens. Horche gern auf die inneren göttlichen Anregungen. Sie bedeuten Seligkeit für dich. Ich will hören, was Gott der Herr in mir spricht. Psalm 85,9. Selig die Seele, die Gottes Stimme in sich vernimmt und aus seinem Munde ein Wort des Trostes empfängt. Selig die Ohren, die offen sind für das leise göttliche Flüstern, von den Geräuschen dieser Welt aber nichts auffangen. Ja, selig die Ohren, die sich der Stimme von außen nicht öffnen, dafür aber nach innen lauschen, wo die Wahrheit lehrt. Selig die Augen, die, dem Äußeren verschlossen, ihre Blicke nach innen richten. Selig, die da eindringen in die innere Welt und täglich in wachsendem Eifer bemüht sind, die himmlischen Geheimnisse zu erfassen, indem sie sich durch Übungen dazu bereiten. Selig, die alles, was sie an die Welt fesselt, abschütteln, um sich ganz Gott hinzugeben. Zweitens. Den irdischen Dingen gegenüber sei weniger aufgeschlossen. Sie verführen und enttäuschen. Bedenke das, meine Seele, und schließe die Tore deiner Sinne, damit du zu hören vermagst, was der Herr, dein Gott, in dir spricht. Dein Geliebter spricht: Dein Heil bin ich, dein Friede und dein Leben. Psalm 35,3. Halte dich an mich, und du wirst Frieden finden. Lass alles Vergängliche, suche das Ewige. Was sind alle zeitlichen Dinge anders als eine Verführung? Und was nützen alle Geschöpfe, wenn du vom Schöpfer verlassen bist? Löse dich also von allem los und schenke dich willig und treu deinem Schöpfer, und du wirst imstande sein, zur wahren Glückseligkeit zu gelangen.